Kapitel 5. Gegen 8 schwand langsam das Licht. Die Lautsprecher am Clubhausturm in Stoke Poges kündigten in mehr als nur menschlichem Ton die Schließung der Plätze an. Lenina und Henry beendeten ihr Spiel und schlenderten zum Clubhaus zurück. Vom Areal der Endo-Ecto-Sekretionsholding klang das Brüllen der tausenden Rinder herüber, deren Hormone und Milch den Rohstoff für das große Werk bei Farnham Royal lieferten. Die Abendluft war erfüllt vom unablässigen Sirren der Helikopter. Alle 2,5 Minuten meldeten ein Glocken- und Pfeifsignal die Abfahrt einer der Magnetbahnen, welche die niedrigkastigen Golfer von ihrem eigenen Golfplatz in die Metropole zurücktrugen. Lenina und Henry bestiegen ihre Maschine und hoben ab. Bei 800 Fuß drosselte Henry die Fahrt, bis sie ein Weilchen über der im Schatten versinkenden Landschaft schwebten. Wie eine gewaltige dunkle Lache erstreckte sich der Wald von Burnham Beaches bis zum hellen Strand des westlichen Horizonts. Dort verlosch Scharlach, dann orangerot, gelb und schließlich wassergrün die untergehende Sonne. Im Norden, hinter und über den Bäumen funkelten alle Fenster der 20 Geschosse des Endo-Ecto-Sekretionsproduktionswerks sie mit scharfer elektrischer Strahlkraft an. Direkt unter ihnen breiteten sich die Anlagen des Golfclubs aus. Die Baracken der niedrigen Kasten und jenseits einer Trennmauer die kleineren Clubhäuser der Alpha- und Beta-Mitglieder. Die Zugänge zur Magnetbahnstation waren schwarz verstopft vom ameisengleichen Gewimmel der Niedrigkastigen. Unter der Glaskuppel schoss eine hell erleuchtete Bahn hervor. Ihrem südöstlichen Kurs über die dunkle Ebene folgend, wurden Henrys und Leninas Blicke von der majestätischen Architektur des Slow-Krematoriums angezogen. Zur Sicherheit der Nachtflieger waren seine 4 hohen Schlote angestrahlt und oben mit karmesinroten Hindernisfeuern bestückt. Slow war eine weithin sichtbare Landmarke. »Was sollen dort eigentlich die Plattformen um die Schlote?« fragte Lenina. »Phosphorgewinnung«, rief Henry telegrammartig knapp. »Auf dem Weg durch die Schlote durchlaufen die Gase 4 verschiedene Behandlungszyklen. Früher verlor man das P2O5 bei jeder Verbrennung aus dem Kreislauf. Heute werden über 98% rückgewonnen. Bei jedem erwachsenen Leichnam über 1,5 Kilo. Das sind jährlich fast 400 Tonnen Phosphor allein in England.« Henry sprach mit freudigem Stolz, brüstete sich dieser Leistung, als wäre es seine. »Schöne Vorstellung, dass wir selbst nach dem Tode noch von Nutzen für die Gesellschaft sind, den Pflanzenwuchs fördern.« Lenina hatte unterdessen den Blick abgewandt und schaute senkrecht hinab auf die Magnetbahnstation. »Ja, schön«, stimmte sie zu. »Nur eigenartig, dass Alphas und Betas auch nicht mehr Pflanzen wachsen lassen als die ekligen kleinen Gammas und Deltas und Epsilons dort unten.« »Alle Wesen sind physikochemisch gleich«, ermahnte sie Henry. »Selbst Epsilons leisten unverzichtbare Dienste.« »Selbst Epsilons.« Plötzlich fiel Lenina eine frühere Begebenheit ein, bei der sie als kleines Mädchen in der Schule mitten in der Nacht aufgewacht und sich zum ersten Mal der Einflüsterungen bewusst geworden war, die sie im Schlaf heimsuchten. Sie sah vor ihrem inneren Auge wieder den Mondstrahl, die kleine Reihe weißer Betten, hörte erneut die unendlich sanfte Stimme, die sagte, die Wörter waren da, unvergessen, ja, nach so vielen nächtelangen Wiederholungen unmöglich zu vergessen. Jeder arbeitet für alle anderen. Wir können auf niemanden verzichten. Selbst Epsilons sind nützlich. Wir könnten auf Epsilons nicht verzichten. Jeder arbeitet für alle anderen. Wir können auf niemanden verzichten. Lenina erinnerte sich an den Schreckmoment der Angst und Überraschung, an die Spekulationen in dieser durchwachten halben Stunde und schließlich, im Bann der endlosen Wiederholungen, an die allmähliche Lockerung der Gedanken, die Linderung, die Besänftigung, den verstohlen heranschleichenden Schlaf. »Vermutlich haben Epsilons nichts dagegen, Epsilons zu sein«, sagte sie. »Nein, haben sie nicht. Wie sollten sie? Sie kennen ja nichts anderes. Wir hätten natürlich etwas dagegen, aber wir sind eben anders konditioniert. Außerdem beginnen wir schon mit anderem Erbgut.« »Ich bin froh, dass ich kein Epsilon bin«, sagte Lenina bestimmt. Und wenn du Epsilon wärest, sagte Henry, würde deine Konditionierung dich ebenso dankbar machen, dass du kein Beta oder Alpha bist. Er schaltete den Bugpropeller ein und lenkte seine Maschine nach London. Hinter ihnen waren das Scharlachrot und Orange im Westen fast verblasst, eine dunkle Wolkenbank stand im Zenit. Als sie über das Krematorium hinwegflogen, schoss ihr Helikopter im Aufwind heißer Luft aus den Schloten in die Höhe und sackte dann in der kühlen Abendluft dahinter ebenso schnell wieder ab. »Herrlich, diese Luftlöcher!« Lenina lachte beglückt. Doch Henrys Stimme klang einen Augenblick fast melancholisch. »Weißt du, was dieses Luftloch war?« fragte er. »Das war ein Lebewesen, das endgültig und auf immer verschwunden ist, als heißes Gas verpufft. Es wäre interessant zu wissen, wer es war. Mann oder Frau, Alpha oder Epsilon.« Er seufzte und fügte dann in bemüht munterem Ton hinzu. »Aber eines steht fest. Wer immer es war, er war im Leben glücklich. Heute sind alle glücklich.« »Ja, heute sind alle glücklich«, plapperte Lenina nach. Die Worte hatten sie beide 12 Jahre lang Nacht für Nacht 150 Mal gehört. Nachdem sie auf dem Dach von Henrys 40-geschossigem Apartmentblock in Westminster gelandet waren, glitten sie im Fahrstuhl direkt in den Speisesaal hinab. Dort genossen sie in gut gelaunter und lauter Gesellschaft ein hervorragendes Essen. Zum Kaffee wurde Soma gereicht. Lenina nahm 2 Halbgramm-Tabletten, Henry 3. Um 8:40 überquerten sie die Straße ins neu eröffnete Westminster Abbey Cabaret. Es war eine fast wolkenlose, sternklare Nacht ohne Mond. Doch dieser insgesamt eher trostlosen Tatsache waren sich Lenina und Henry zum Glück nicht bewusst. Die äußere Finsternis wurde sehr effektiv von den vielen elektrischen Lufttafeln verdeckt. »Calvin Stopes und die 16 Saxophonisten«, Riesenbuchstaben blinkten einladend von der Fassade des neuen Abbey. »Beste Duft- und Lichtorgel Londons, allerneueste Synthi-Musik.« Sie traten ein, drinnen war die Luft stickig und schwer vor Ambra und Sandelholz. An das Kuppelgewölbe des Saals projizierte die Lichtorgel gegenwärtig einen tropischen Sonnenuntergang. Die 16 Saxophonisten spielten einen alten Hit. »Gibt auf der ganzen Welt keine Flasche wie meine.« 400 Paare five-steppten über das blanke Parkett. Lenina und Henry waren bald das 401. Die Saxophonisten jaulten wie melodisch klagende Katzen unter Mond, stöhnten in Alt- und Tenorlagen, als erlebten sie den kleinen Tod. Harmonisch überbordend steigerten sich die Bläser zum Höhepunkt, lauter, noch lauter, bis der Dirigent schließlich mit einer Handbewegung den erschütternden Schlussakkord Äthermusik entfesselte und die 16 nur menschlichen Spieler von der Bildfläche blies. Donner in Astur. Dann, bei fast vollständiger Stille, in fast vollständiger Dunkelheit, folgte ein allmähliches Abschwellen, ein über Vierteltöne tiefer und immer tiefer absteigendes Diminuendo, hinab bis zu einer gesäuselten Dominante, die nachklang, während der Fünfvierteltakt darunter durchlief und die verdunkelten Sekunden mit der Spannung höchster Erwartung auflud. Und die Erwartung wurde schließlich erfüllt. Die Sonne barst über den Horizont, und simultan legten die 16 mit ihrem Song los. »Ach, liebe Flasche, ich wollte dich nicht lassen. Beim Dekantieren wollte ich gern passen. Drinnen waren die Himmel so blau, waren die Lüfte immer so lau. Ah, gab auf der ganzen Welt nicht eine so schöne Flasche wie meine.« Mit den anderen 400 Paaren im Kreis durch das Westminster Abbey five-steppend tanzten Lenina und Henry dennoch zu zweit allein in einer anderen Welt. Der warmen, sattfarbenen, unendlich freundlichen Welt ihres Sommerurlaubs. Wie liebenswert, wie gut aussehend, wie wunderbar amüsant alle waren. Ach, liebe Flasche, ich wollte dich nicht lassen. Lenina und Henry mussten nichts lassen. Sie waren drinnen, hier und jetzt, drinnen geborgen in den immer so lauen Lüften unter dem blauen Himmel. Und als die 16 erschöpft ihre Saxophone beiseite gelegt hatten und die Synthi-Musikanlage den allerneuesten Malthus-Blues spielte, hätten sie Zwillingsembryonen sein können, die zusammen auf den Wellen eines Ballonflaschenozeans von Blutsurrogat schaukelten. »Gute Nacht, liebe Freunde, gute Nacht, liebe Freunde!« Die Lautsprecher hüllten ihre Kommandos in musikalisch leutselige Zuvorkommenheit. »Gute Nacht, liebe Freunde!« Brav verließen Lenina und Henry mit allen anderen das Gebäude. Die deprimierenden Sterne waren am Himmel ein gutes Stück weitergerückt. Und obwohl der Schutzwall der Lufttafeln inzwischen weitgehend zerbröckelt war, bewahrten die beiden jungen Leute sich ihre heitere Unkenntnis der Nacht. Eine halbe Stunde vor Schließung des Lokals geschluckt, hatte nämlich die zweite Dosis Soma zwischen dem faktischen Universum und ihrem Bewusstsein eine undurchdringliche Mauer errichtet. In ihrer Ballonflasche überquerten sie die Straße, in ihrer Ballonflasche nahmen sie den Fahrstuhl hinauf zu Henrys Zimmer im 28. Stock. Und doch vergaß Lenina trotz ihrer Ballonflasche und trotz des zweiten Grams Soma keineswegs, vorschriftsgemäß ihre kontrazeptiven Vorkehrungen zu treffen. Jahre gründlicher Hypnopädie und Malthus-Drills im Alter zwischen 12 und 17 hatten diese so automatisch und unvermeidlich gemacht wie einen Lidschlussreflex. »Ach, dabei fällt mir ein«, sagte sie, als sie aus dem Bad kam. »Fanny Crown bat mich, dich zu fragen, wo du den hübschen grünen Kunstmarokkan-Patronengurt herhattest, den du mir geschenkt hast.« An jedem zweiten Donnerstag hatte Bernard zur Solidaritätsmesse zu erscheinen. Nach einem frühen Essen im Aphroditeum, das Helmholtz gemäß Regel 2 kürzlich zum Mitglied ernannt hatte, verabschiedete er sich von dem Freund, hielt auf dem Dach ein Taxi an und bat den Piloten, ihn an der Forzen-Kollektivsängerei abzusetzen. Die Maschine stieg wenige hundert Meter, schnürte dann nach Osten und bot Bernard, als sie wendete, eine herrliche Aussicht auf den Prachtbau. In Flutlicht gebadet schwebten seine 320 Meter schneeig schimmernden Kunst-Carrara-Marmors über dem Ludgate Hill. An jeder der vier Ecken des Helipads leuchtete ein riesiges T-Karmesinrot in die Nacht, und aus den Schalltrichtern der 24 gewaltigen goldenen Posaunen grollte feierliche Synthi-Musik. »Fort, verdamm ich, ich komme zu spät«, sagte sich Bernard beim Anblick von Big Henry, des Sängerei-Uhrturms. Und tatsächlich, als er das Fahrgeld bezahlte, schlug Big Henry die volle Stunde. »Fort«, tönte eine Bassstimme aus den goldenen Posaunen, »fort, fort, fort«, 9-mal. Bernard stürzte zum Fahrstuhl. Das große Auditorium für die Feierlichkeiten zum Ford's Day und andere Massenkollektivsänge lag im Parterre. Darüber befanden sich, je 100 pro Stockwerk, die 7000 Räume für die zweiwöchentlichen Messen der Solidaritätsgruppen. Bernard sank ins 33. Stockwerk hinab, hetzte den Korridor entlang, blieb einen Augenblick unschlüssig vor Raum 3210 stehen, gab sich schließlich einen Ruck, zog die Tür auf und trat ein. Fort sei Dank, er war nicht der Letzte. Drei der 12 Stühle am runden Tisch waren noch leer. Er schob sich so unauffällig wie möglich auf den nächstgelegenen, bereit, die Nase über die noch schlimmer Verspäteten zu rümpfen, sobald sie eintrafen. Sich ihm zuwendend, fragte das Mädchen zu seiner Linken, »Und wofür hast du dich heute Nachmittag entschieden, Hindernis oder E-Magneto?« Bernard beäugte sie. Grundgütiger Ford, es war Morgana Rothschild und gestand errötend, dass er weder das eine noch das andere gespielt hatte. Morgana machte große Augen. Es entstand eine peinliche Pause. Morgana wandte sich demonstrativ ab und widmete sich dem sportlicheren Mann zu ihrer Linken. »Na, das fing ja gut an«, dachte Bernard bekümmert und machte sich auf das Scheitern eines weiteren Solidaritätsversöhnungsversuchs gefasst. »Wenn er sich doch nur die Zeit genommen hätte, sich umzusehen, statt sich auf dem nächstbesten Platz zu retten. Dann hätte er jetzt zwischen Fifi Bradlaugh und Joanna Diesel sitzen können. Stattdessen hatte er sich blindlings Morgana ausgeliefert. Morgana! Fort! Mit ihren schwarzen Augenbrauen oder vielmehr Augenbraue. Denn aus zweien wurden bei ihr über der Nasenwurzel eine. Fort! Und dann saß zu seiner Rechten auch noch Clara Detterding. Gewiss, Claras Augenbrauen waren nicht zusammengewachsen, aber sie war wirklich reichlich pneumatisch. während Fifi und Joanna genau richtig waren, rundlich, blond, nicht zu groß. Und zwischen ihnen saß nun der Rüpel Tom Kawaguchi. Als letzte traf Sarojini Engels ein. »Du kommst zu spät«, rügte der Gruppenvorsteher. »Sorge dafür, dass es nicht wieder vorkommt.« Sarojini entschuldigte sich und schob sich auf den Stuhl zwischen Jim Bukanowski und Herbert Bakunin. Die Runde war damit vollständig, der Solidaritätskreis geschlossen und vollendet. Mann, Frau, Mann im Wechsel um einen Tisch. 12, die eins werden sollten, zusammenkommen und verschmelzen, damit 12 eigenständige Identitäten in einem größeren Wesen aufgingen. Der Vorsteher erhob sich, machte das T-Zeichen, schaltete die Synthi-Musik ein, entfesselte das monoton sanfte Getrommel und den Instrumentalchor, Aerophone und Superstrings, die getragen und immer von Neuem die knappe und unausweichlich ergreifende Melodie der ersten Solidaritätshymne wiederholten. Wieder und wieder. Und es war nicht das Ohr, das den pulsierenden Rhythmus aufnahm, es war das Zwerchfell. Das Klagen und Klirren der Harmonieschleifen rührte nicht ans Hirn, sondern an eine Seite des innersten Empathikus. Der Vorsteher machte erneut das T-Zeichen und setzte sich. Die Messe begann. Die geweihten Soma-Tabletten wurden in die Tischmitte gelegt. Der Kelch Erdbeereis-Soma wurde von Hand zu Hand weitergereicht, und unter Herbeten der Formel »Ich trinke auf meine Auslöschung« wurde daraus 12 Mal getrunken. Dann sang man zur Begleitung des Synthi-Orchesters die erste Solidaritätshymne. »Vereine fort, uns 12 hier, Tropfen nur zum sozialen Fluss, uns darin verströmen wollen wir, flink wie dein Flivver fliegen muss.« 12 sehnsuchtsvolle Strophen. Dann wurde erneut der Kelch herumgereicht. »Ich trank auf das größere Wesen«, lautete nun die Formel. Alle tranken. Unermüdlich tönte die Musik, schlugen die Trommeln. Das Schluchzen und Schnalzen der Harmonien wurden im Innern des sich verflüssigenden Empathikus zur Besessenheit. Die zweite Solidaritätshymne wurde angestimmt. »Kollektiv, Freund, du größeres Wesen, komm, lösche nun 12 in eins. Gerne vergehen wir, um zu genesen, im größeren Reigen des Seins.« Wieder 12 Strophen. Inzwischen zeigte das Soma Wirkung. Augen wurden blank, Wangen rosig, das innere Licht universellen Wohlwollens erhellte das Lächeln auf allen Gesichtern. Selbst Bernard fühlte sich milder. Als Morgana Rothschild sich ihm strahlend zuwandte, gab er sich Mühe, ebenfalls zu strahlen. Aber die Augenbraue, dieses schwarze 2 in 1, Herrje, es war immer noch da, er konnte nicht darüber hinwegsehen, es ging nicht beim besten Willen. Er war noch nicht genügend gemildert. Vielleicht, wenn er zwischen Fifi und Joanna säße. Zum 3. Mal machte der Kelch die Runde. »Ich trinke auf sein bevorstehendes Kommen«, sagte Morgana Rothschild, deren Aufgabe es nun war, das Rundritual einzuleiten. Sie erklärte es laut, jubilierend. Sie trank und reichte Bernard den Kelch. »Ich trinke auf sein bevorstehendes Kommen«, wiederholte er im aufrichtigen Bemühen, sich einzureden, dass dieses Kommen tatsächlich bevorstand. Doch die Augenbraue ließ ihm keine Ruhe, und das Kommen schien, was ihn betraf, sehr fern. Er trank und reichte den Kelch an Clara Dieterding weiter. »Es wird wieder schiefgehen«, sagte er sich. »Ich weiß es einfach.« Er rang sich trotzdem ein Strahlen ab. Der Kelch war um den Tisch gewandert. Der Vorsteher gab mit erhobener Hand das Zeichen, und der Chor stimmte die 3. Solidaritätshymne an. »Horcht! Das größere Wesen geht um! Freudig verliere ein jeder sich in der Trommelmusik fluidum, denn ich bin du, und du bist ich!« Vers folgte auf Vers, und Stimmen bebten vor wachsender Erregung. Das jeden Moment zu erwartende Kommen elektrisierte sie. Der Vorsteher schaltete die Musik aus, und mit dem letzten verklingenden Ton der letzten Strophe trat Schweigen ein. Das Innehalten überspannter Erwartung, vibrierend vor galvanischem Leben. Der Vorsteher hob die Hand, und plötzlich ertönte eine Stimme, eine tiefe, starke Stimme, melodischer als jede nur menschliche Stimme, satter, wärmer, Liebe, Sehnsuchts- und Mitleidvoller, eine wunderbare, mysteriöse, übernatürliche Stimme sprach von oben herab, gemessen. O fort, fort, fort, intonierte sie leiser werdend in absteigendem Klangbogen. Jedem, der ihr lauschte, strömte pulsende Wärme vom Solarplexus in alle Glieder, Tränen traten ihm in die Augen, sein Herz, sein Innerstes regte sich wie beseelt von einem Eigenleben. Fort, man schmolz dahin, fort, man verging. Dann änderte sich der Ton plötzlich und unerwartet. »Horcht!« posaunte die Stimme. »Horcht!« Sie horchten. Nach kurzer Pause sprach die Stimme zu einem Flüstern gedämpft weiter, aber einem Flüstern, das durchdringender schien als der gellendste Schrei. »Die Füße des größeren Wesens«, fuhr sie fort und wiederholte die Worte. »Die Füße des größeren Wesens«, das Flüstern erstarb fast. »Die Füße des größeren Wesens sind auf der Treppe.« Dann herrschte wieder Totenstille, die Spannung ließ vorübergehend nach, dehnte sich bis zum Zerreißen. »Die Füße des größeren Wesens, oh, sie hörten sie, sie hörten sie!« Schritte näherten sich langsam auf der Treppe, kamen auf unsichtbaren Stufen immer näher und näher, die Füße des größeren Wesens, und plötzlich war der Zerreißpunkt erreicht. Mit vortretenden Augen und offenem Mund sprang Morgana Rothschild auf. »Ich höre es!« rief sie. »Ich höre es!« »Es kommt!« schrie Sarojini Engels. »Ja, es kommt! Ich höre es!« Fifi Bradlaugh und Tom Kawaguchi sprangen gleichzeitig auf. »Oh, oh, oh«, stammelte Joanna ihr Bekenntnis. »Es kommt«, brüllte Jim Bokanowski. Der Vorsteher beugte sich vor und entfesselte mit einem Knopfdruck ein Delirium an Zimbeln und Hornstößen, einen Tom-Tom-Wirbel. »Oh, es kommt«, kreischte Clara Dieterding. »Ah!« Und es klang, als durchtrennte ihr jemand die Gurgel. Im Gefühl, auch irgendetwas tun zu müssen, schoss Bernard ebenfalls hoch und rief, »Ich höre es, es kommt.« Aber es stimmte nicht. Er hörte nichts. Und wenn man ihn fragte, kam überhaupt niemand. Niemand, trotz der Musik, trotz der steigenden Spannung. Aber er fuchtelte mit den Armen, er brüllte mit den anderen. Und als diese anfingen zu hopsen und stampfen und tanzen, hopste und tanzte er mit. Ringsherum ging es eine sich schlängelnde Prozession von Tänzern, jeder mit den Händen an den Hüften vor sich, herum und herum, im Chor brüllend, zum Rhythmus der Musik mit den Füßen stampfend, ihn auf den Hintern vor sich klatschend, 12 Paar im Gleichtakt trommelnde Hände, 12 in eins, 12 wabbelnd schallende Hintern, 12 in eins, 12 in eins. Ich höre es kommen!« Die Musik beschleunigte sich, frenetischer stampften die Füße, schneller, schneller klatschten die rhythmischen Hände, bis auf einmal eine volltönende, synthetische Bassstimme die Worte bollerte, die von bevorstehender Versöhnung und dem endgültigen Vollzug der Solidarität kündeten, dem Kommen des 12 in einem, der Fleischwerdung des größeren Wesens. »Ringel, Ringel, Orgie!« dröhnte die Stimme, während die Tomtoms weiter ihren fiebrigen Wirbel rührten. »Ringel, Ringel, Orgie! Uns rief der große Fort her. Wir kreisen um den Zwölfertisch, die Sinne wach, die Liebe frisch. Ringel, Ringel, Orgie!« Die Tänzer griffen den liturgischen Refrain auf. »Ringel, Ringel, Orgie! Uns rief der große Fort her.« Und während sie sangen, wurde das Licht schummriger, schummriger und zugleich wärmer, röter, bis sie schließlich im blutroten Halbdämmer des Embryonenmagazins tanzten. »Ring, Ring, Orgie!« In der blutfarbenen, embryonalen Dunkelheit kreisten die Tänzer noch eine Weile weiter, trommelten und stampften den ewigen Rhythmus. »Ring, Ring, Orgie!« Dann wankte die Kette, riss und fiel in partieller Auflösung auf die als äußeren Ring den Ring des runden Tischs mit seinen planetarischen Stühlen umgebenden Sofas. Ringel, Ringel, Orgie. Zärtlich säuselte die volltönende Stimme. Gnädig schien im roten Zwielicht eine gewaltige Negertaube über den mittlerweile rück- oder bäuchlings hingestreckten Tänzern zu schweben. Sie standen auf dem Dach. Big Henry hatte soeben 11 geschlagen. Die Nacht war still und warm. »War es nicht herrlich?« meinte Fifi Bradlaugh. »War es nicht einfach fantastisch?« Sie bedachte Bernard mit einem verzückten Blick, aber Verzückung ohne jede Spur Unruhe oder Erregung. Denn erregt zu sein, heißt noch unbefriedigt zu sein. Bei ihr herrschte die stille Ekstase des Vollzugs, der Friede nicht satter Leere und Nichtigkeit, sondern ausbalancierter Lebenskräfte, Energien im Einklang. Ein erfüllter und lebendiger Friede. Denn die Solidaritätsmesse hatte ebenso gegeben wie genommen, gelehrt, um wieder zu füllen. Sie war satt, sie war vervollkommnet, sie war vorläufig noch mehr als nur sie selbst. »Fandest du es nicht auch fantastisch?« insistierte sie und musterte Bernard mit übernatürlich leuchtenden Augen. »Ja, ich fand es auch fantastisch«, log er und sah weg. Der Anblick ihres verklärten Gesichts war Anklage und zynischer Verweis auf seine Andersartigkeit. Er fühlte sich jetzt ebenso elendig isoliert wie vor der Messe. Noch stärker isoliert, angesichts seiner unerfüllten Leere, seiner toten Übersättigung. Abgeschnitten und unversöhnt, wo die anderen sich zum größeren Wesen verbunden hatten, allein selbst in Morganas Umarmung. Weit schlimmer allein sogar. Viel hoffnungsloser er selbst als je zuvor in seinem Leben. Er war mit bis zur Qual gesteigerten Selbstzweifeln aus dem roten Zwielicht ins gewohnt grelle elektrische Licht zurückgekehrt. Ihm war absolut elend zumute. Und vielleicht, klagten ihn ihre leuchtenden Augen an, war er selbst schuld. »Ganz fantastisch«, versicherte er erneut, konnte aber die Erinnerung an Morganas Augenbraue nicht abschütteln.